Papa heißt du. Papa und nicht Patata. Du kamst nicht mit einem Bart zur Welt, bist nicht spanisch. Dunkel bist du, wie unsere Haut. Amerikaner sind wir, Kartoffel. Indianer sind wir. Mit diesen Worten beginnt die Ode an die Kartoffel des chilenischen Dichters Pablo Neruda. Es gibt kaum eine Pflanze, die sich so angepasst hat weltweit wie die Kartoffel. Also sie kommt aus 3.000 bis 4.000 Meter Höhe, aus den Anden, frostklirrend sozusagen schon fast. So, sie wächst genauso gut auf Zypern. Da ist es ein Mittelmeerklima. Sie wächst aber genauso in Grönland, da ist es ein bisschen kalt. Und sie wächst in Namibia, da ist es ein bisschen warm. Papa, Patata, Potato. Wie die Kartoffel die Welt erobert. Eine Sendung von Claudia Heißenberg. Sie ist auf der ganzen Welt zu Hause und auch in aller Munde. Gekocht, gebacken, gebraten, frittiert und püriert. Als Pellkartoffel, Reibekuchen, Bratkartoffel, Knödel, Krokette, Gratin, Gnocchi, Pommes frites, Salat oder Chips. In München ist ihr sogar ein Museum gewidmet. Das Kartoffelmuseum wird geleitet von Barbara Kosler, die Wissenswertes über die vielseitige Knolle zusammengetragen hat. Ich habe eine Vorliebe für einfache Dinge, weil hinter denen, wenn man ein bisschen an der Schale kratzt, wie bei der Kartoffel, verstecken sich die tollsten Geschichten. Da versteckt sich Kulturgeschichte, wo man blass wird und in die Knie geht. Und so ist es auch bei der Kartoffel. Die sitzt da unten in der Kartoffelkiste. Jeder sagt, naja, Kartoffeln, okay, aber essen kann man sie und was sonst noch. Und wenn man da ein bisschen kratzt, hallo, da kommen die Inka raus und da kommt alles Mögliche raus, wo man sagt, nein, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht bei diesem kleinen Kerlchen. La papa es la fuente de vida. Tu me das de comer, tu sirves para que yo viva. Die Kartoffel ist ein Quell des Lebens. Sie nährt mich, sie sichert mein Leben und den Fortbestand meiner Familie. Wachse, Kartoffel. Und weil du mir so viel gibst, werde ich dich pflegen, dir zu ihren Zeremonien abhalten und für dich tanzen. Ich bitte Pachamama, die Mutter Erde, dass sie dich nährt, damit du wächst, gesund und stark wirst und mir wohltust. Die Spur der Kartoffel führt an den Titicacasee. An diesem magischen Ort, 4000 Meter hoch in der schneebedeckten Königskordillere der Anden gelegen, schuf der Gott Viracocha im Glauben der Andenvölker Erde, Sonne und Sterne. Kartoffeln haben die Indianer dort schon vor 8.000 bis 10.000 Jahren angebaut, wie archäologische Ausgrabungen beweisen. Im Reich der Inka, die vom 13. bis zum 15. Jahrhundert herrschten, war die Knolle so bedeutend, dass die Garzeit für einen Topf Kartoffeln das Grundmaß für die Zeiteinteilung war. Die Inka haben auch das erste Fertigprodukt erfunden, kleine, gefriergetrocknete Kartoffeln, Chuños genannt, die nicht auskeimen oder verfaulen, die federleicht und jahrelang haltbar sind. Esos papas son básicamente amargas. Diese Wildkartoffeln sind bitter und können nur als Chuño gegessen werden. In der Zeit der Ernte herrschen in den Anden starke Nachtfröste. Die Knollen werden auf dem Boden ausgebreitet und gefrieren. Tagsüber taut die Sonne sie wieder auf und dann werden sie mit nackten Füßen gestampft, um Wasser und bitteres Alkaloid herauszupressen. Das macht man einige Tage lang und dann lässt man sie trocknen. Der Biologe René Gomez arbeitet seit 20 Jahren am Internationalen Kartoffelzentrum in Lima. Das Centro Internacional de la Papa, kurz CIP, ist eines von 15 Instituten weltweit, die sich der Erforschung, Archivierung und Optimierung von Grundnahrungsmitteln widmen. Mit Geldern der Europäischen Union und der US-amerikanischen Ford- und Rockefeller-Stiftungen untersuchen Wissenschaftler aus aller Herren Länder das Nachtschattengewächs. Direktorin des Internationalen Kartoffelzentrums ist die US-Amerikanerin Pamela K. Anderson, übrigens weder verwandt noch verschwägert mit der bekannten Schauspielerin. This is where we have the gene bank. We are the custodians of the largest collection of potatoes and sweet potatoes in the world. Wir haben hier die Genbank. Wir besitzen die weltweit größte Sammlung an Kartoffeln und Süßkartoffeln. Das ist unser Schatz. Wir konservieren sie, wir charakterisieren sie, wir züchten sie und liefern sie an die Entwicklungsländer, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben hier unsere biotechnischen Labore und Labore zur Erforschung des integrierten Pflanzenschutzes. 4.900 Kartoffelsorten lagern in der Genbank des Zentrums, alle in mindestens 15 Exemplaren. Dazu noch 5.700 verschiedene Süßkartoffeln, die übrigens zur Familie der Windengewächse zählen und nicht mit der Kartoffel verwandt sind. Wie winzige Bonsai-Bäumchen sitzen sie auf der Nährlösung im Reagenzglas, gelagert bei 6 bis 8 Grad. Werden sie gebraucht, weckt man sie aus ihrem Dornröschenschlaf und bringt sie vorsichtig wieder zum Wachsen. Nicht mehr als 50 Quadratmeter misst der Raum, der das wahre Gold der Inka beherbergt. Diese Sammlung von Kartoffelerbgut ist für Züchter und Forscher eine Fundgrube, denn die einzelnen Varietäten haben sich an unterschiedlichste Bedingungen angepasst. Einige ertragen extreme Kälte oder Trockenheit, andere sind widerstandsfähig gegen Krankheiten. Züchter und Forscher haben freien Zugang zu dem genetischen Material. Jedes Jahr gehen mehrere tausend Sortenmuster auf die Reise in alle Welt und landen zum Beispiel in Barum in der Lüneburger Heide bei Biobauer Carsten Ellenberg. Die erste Lieferung traf ausgerechnet an einem Wochenende am Flughafen Hannover ein. Ohne Licht hätten die Pflänzchen aber nicht bis Montag überlebt. Naja, dann bin ich halt schnell hin, doch zum Flughafen hin in der Nacht und habe denen klar gemacht, das geht so nicht, ich muss sie jetzt haben. Und dann waren die beim Zoll sehr freundlich und haben gesagt, okay, wir machen sie gemeinsam auf, aber die Ware bleibt hier. Es geht zum Pflanzenschutzamt erst mit internationaler Genehmigung und die holen sie dann ab und können dann weiter kontrolliert werden. Aber dort wurden sie praktisch an Tageslicht hingestellt, ich konnte es beobachten. Und habe sie dann von Weitem betreut, sodass ich dann erst nach Hause gefahren bin, als ich mitgekriegt habe, das Pflanzenschutzamt hat sie abgeholt und sie waren in sicheren Händen. Also es war schon so ein Abenteuer dabei. $1.000 hatte ihn das 800 Gramm schwere Päckchen gekostet, darin 20 verschiedene Kartoffelsorten aus Südamerika. Die hatte er sich zuvor im Internet angesehen und ausgewählt. Das Pflanzenschutzamt stellte sicher, dass die Ware aus Peru keine Krankheiten einschleppt. Ellenbergs erste selbstgezüchtete Hofsorte heißt Emma. Eine längliche, leicht hörnchenförmige Knolle, festkochend, gelbfleischig und würzig im Geschmack. Das ist eigentlich unsere Muttersorte jetzt unserer weiteren Zucht. Und danach haben wir jetzt auch die rote Emma gezüchtet. Die hat also im Vergleich ähnlich wächst sie. Hat nur eine rote Schale und ein rotes Fleisch und ist die Tochter. Und genauso haben wir noch zwei andere Geschwister, also auch Töchter davon gezüchtet. Das ist die Rosalinde. Die hat also eine rosa Schale und rosa Fruchtfleisch mit einem weißen Ring drum. Wird auch schon Schinkenkartoffel genannt. Oder unsere blaufleischige, das ist die blaue Elise. Die hat eine blaue Schale, ein blaues Fleisch und die haben dieselben Eltern. Das heißt, aus der Zucht kriegt man Unterbund, viele verschiedene Farben und Formen und man muss selber dann natürlich immer probieren, schmecken sie und wenn sie schmecken, dann bleiben sie dabei und dann nehmen wir sie und vermehren wir sie wieder. Spitzenreiter im Kartoffelanbau sind mittlerweile die Chinesen, die fast ein Fünftel der Weltproduktion ernten. Auf Platz 2 stehen die Russen, die mit 250 Kilo pro Kopf und Jahr auch die größten Kartoffelesser sind. Platz 3 belegen die Inder. Weltweit werden heute fast doppelt so viele Kartoffeln geerntet als vor 20 Jahren. Das Plus geht alleine auf das Konto der Entwicklungsländer. Wir sind davon überzeugt, dass Kartoffeln für die Ernährungssicherung viel mehr leisten können, als sie es heute tun. In den letzten 10 Jahren ist der Kartoffelkonsum in Entwicklungsländern deutlich angestiegen, in Afrika wie in Asien. Und mit dem Konsum stieg auch die Produktion. Seit 2005 werden in Entwicklungsländern mehr Kartoffeln produziert als in den Industrieländern. Und wir glauben, dass der Trend weiter anhalten wird. Musik Etwa 3000 Kartoffelsorten wachsen allein in Peru und Bolivien. Nur ein Bruchteil davon wird allerdings auf dem Mercado Central in der Altstadt von Lima angeboten. Die Kartoffelhändlerin Miguelina Nolasco hat ihr ganzes Leben auf dem Zentralmarkt verbracht. Vor 58 Jahren hat ihre Mutter sie hinter dem Marktstand zur Welt gebracht. Und auf dem Markt wird sie eines Tages auch sterben, sagt sie. Io vendo Papa Emilia. Papa Emilia colorada. Ich verkaufe die Sorte Emilia, die rote, die bunte und die schwarze Emilia. Und die Olandesa, die ist gut zum Braten und Frittieren. Und dann noch andere für Püree, die sind mehliger. Manche von Miguelinas Kartoffeln sind winzig klein, andere lang und dünn wie eine Karotte, gedreht, gedrechselt oder geformt wie eine Tigerkralle. Es gibt rot-gelb gesprenkelte und fast schwarze, zartrosane, violette und leuchtend orangene Exemplare. Ihre Namen beschreiben Farbe und Form oder sie erzählen von traditionellen Gebräuchen. Die Cachun Huacachi zum Beispiel. Cachun heißt Braut und Huacachi bedeutet, jemanden zum Weinen bringen. Also die Kartoffel, die die Braut zum Weinen bringt. Das geht auf einen alten Brauch zurück, der zum Glück heute nicht mehr üblich ist. Die Kartoffeln dieser Art sind sehr knollig und haben viele tiefliegende Augen. Früher brachte die zukünftige Schwiegermutter der Braut einen Topf mit diesen Kartoffeln und diese musste sie schälen, ohne dass die Schale riss oder Reste von den Augen blieben. Wenn sie die Probe bestand, wurde sie akzeptiert und konnte heiraten. Die Kartoffelgenbank im SIP verdankt ihren Bestand vor allem einem Mann, Carlos Ochoa. Der mittlerweile 88-jährige Indiana Jones der Kartoffel hat auf seinen Wanderungen kreuz und quer durch die Anden ein Drittel aller Wildkartoffelarten entdeckt. Mehr als jeder andere Pflanzenkundler. Auch Alberto Salas ist ein Kartoffeljäger und hat Meister Ochoa auf vielen Reisen begleitet. Er erinnert sich gerne an die Aufregung und Freude, wenn sie auf eine neue Kartoffelsorte stießen. Es ist eine Fiesta. Das war immer ein Fest. Einmal, das war im nördlichen Teil der Amazonasregion, wanderte ich 15 Tage, ohne eine Kartoffel zu sehen. Ich dachte schon, ich werde verrückt, denn 15 Tage ohne Entdeckung sind frustrierend. Aber am letzten Tag fanden wir dann doch eine Kartoffel. Oh, das war ein Fest. Wir haben gesungen, getanzt, sind vor der Kartoffel auf die Knie gefallen, haben sie geküsst, umarmt und in die Sammlung aufgenommen. Es ist ein großartiges Gefühl, eine neue Kartoffel zu entdecken. Etwas ganz Besonderes. Wie viele Wanderungen er in den vergangenen 40 Jahren unternahm, kann Alberto Salas nicht mehr zählen. Er überquerte Gebirge, Hochebenen und Tiefländer, von den Vereinigten Staaten bis nach Südchile. Vor ein paar Jahren hat er sich gemeinsam mit dem amerikanischen Kartoffelforscher David M. Spooner auf die Suche nach der Urkartoffel, der Mama a la Papas, gemacht. Sie fanden Solanum bucasovi, die rund um den Titicacasee wächst und aussieht wie eine ganz gewöhnliche Kartoffel. Mittlerweile ist der peruanische Wissenschaftler jedoch davon überzeugt, dass nicht nur diese eine, sondern mehrere Urknollen für die globale Kartoffelvielfalt verantwortlich sind. Eine ist sogar nach ihm benannt. In Huánuco descubrimos una especie. In Huánuco haben wir eine Sorte entdeckt, der Professor Ochoa meinen Namen gab. Sie heißt Solanum salesianum und das hat einen Grund. Wir mussten 2 Tage hin und 2 Tage zurücklaufen, um diese Kartoffel zu sammeln. Wir mussten auch einen Fluss überqueren, den Santo Domingo. Ziemlich genau in der Mitte strauchelte mein Pferd und ich wurde mitgerissen. Alle meine Habseligkeiten und das ganze Material verschwand. Aber ich trug einen Rucksack mit den Herbarien, Und da war auch die Kartoffel drin. Ich wurde an Land gezogen und Professor Ochoa sagte, dir zu Ehren werden wir der Kartoffel deinen Namen geben, Solanum Salacianum. Das Pferd starb übrigens im Fluss. Die älteste bekannte Erwähnung der Kartoffel in der alten Welt stammt aus einem spanischen Expeditionsbericht. 1536, fünf Jahre nachdem die Conquistadores unter Francisco Pizarro das Reich der Inka erobert hatten, beschreibt der Chronist Juan de Castellanos eine fremde und exotische Ackerfrucht, die er Trüffel nennt. In allen Häusern der Indios lagern Vorräte an Mais, Bohnen und Trüffeln, runden Wurzeln, die ausgesät werden und einen Stamm mit Zweigen und Blättern hervorbringen. Und einige, wenn auch wenige Blüten der Farbe eines zarten Lila. Und an der Wurzel hängen sie, unter der Erde, und sind mehr oder weniger von der Größe eines Eies, manche rund und manche länglich. Mehlige, wohlschmeckende Wurzeln, eine Delikatesse für die Indios und ein schmackhaftes Gericht selbst für die Spanier. Als die Eroberer zurück nach Europa segeln, haben sie die neuen, unbekannten Feldfrüchte an Bord. 1565 erhält König Philipp II. Aus dem peruanischen Cusco die erste Kiste mit den Knollen. Einen Teil davon schickt der König als Genesungsgeschenk an den kranken Papst Pius IV. Von Spanien aus erobert die Kartoffel Europa. Bereits um 1570 wird in Sevilla lebhafter Handel mit der Knolle getrieben. Zunächst ist sie vor allem als Zierpflanze in höfischen Gärten beliebt. Ihre Blüten, je nach Sorte weiß, zartrosa, lila oder blau, schmücken Brautsträuße und das Haar edler Damen. Ihre Frucht aber ist vielen zunächst nicht geheuer, erzählt Barbara Kosler vom Münchner Kartoffelmuseum. Die Kirche hatte natürlich Einwände gegen die Kartoffel, weil sie ein Nachtschattengewächs war. Denn es sind natürlich andere Nachtschattengewächse damals schon bekannt und in Gebrauch gewesen, wie zum Beispiel die Tollkirsche, aus der man Belladonna gewonnen hat, also diese Augentropfen, wo die Frauen eben die Männer behext haben mit ihren großen glänzenden Augen. Boah, das war doch nicht in Ordnung, weil die Kirche wusste ja auch, wie die Kartoffel entstanden ist. Der Teufel hat auf den Boden gespuckt und daraus ist dann die Kartoffel gewachsen. Tatsächlich sind Teile der Kartoffelpflanze hochgradig giftig. Vor allem die grünen Beeren, die aussehen wie kleine grüne Tomaten, enthalten Solanin. Ein Gift, das Schweißausbrüche, Atemnot und Krämpfe verursacht und sogar zum Tod führen kann, wenn man zu viel davon isst. So dauert es ein paar Jahrhunderte, bis sich die Kartoffel in Deutschland als Ackerfrucht nützlich zu machen beginnt. Dazu hat Friedrich II. Von Preußen maßgeblich beigetragen. Er lässt ab 1744 kostenlos Kartoffeln im ganzen Königreich verteilen. Angebaut werden die ersten Kartoffeln in Deutschland jedoch anderswo. Es waren die Franken. Wir wissen das ganz genau. Das war 1647. Wir wissen, wo es war. Es war in Pilgramsreuth, in der Nähe von Hof. Und wir wissen sogar, wer es war. Es war der Bauer Hans Rogler. Und warum weiß man das? Man weiß das aufgrund von Prozessakten. Denn die Bauern wollten natürlich Kartoffeln anbauen, aber die wenigsten Bauern hatten eigene Ländereien oder eigene Felder. Also haben sie pachten müssen. Die Kartoffel kam aber jetzt in der Pachtverordnung nicht vor. Nun ja, und so gab es halt dann ein bisschen Ärger und das endete vor Gericht. Und aufgrund dieser Aufzeichnungen oder dieser Gerichtsakten lässt es sich eben eindeutig belegen. Ihren Durchbruch in Deutschland erlebt die Knolle im Siebenjährigen Krieg. Ab 1756 wird sie Soldatenverpflegung und arme Leutespeise. 100 Jahre später ernährt sie die industrielle Revolution als billiges, energiereiches Grundnahrungsmittel für die Arbeitermassen, die in die Städte strömen. Überall in Europa werden Kartoffeln angebaut. Die wenigen Sorten, die es damals gibt, haben alle die gleichen Vorfahren und damit die gleichen Gene. Und genau das führt in die Katastrophe. 1845, nach einem kalten, verregneten Sommer, verfaulen die Kartoffeln auf den Feldern. Von der folgenden Hungersnot ist Irland besonders betroffen. verursacht wurde, diese Hungersnot, durch eine Kartoffelkrankheit. Und diese Krankheit heißt Kraut- und Knollenfäule oder Kartoffelpest. Oder die Fachleute sagen Phytophthora infestans dazu. Und das ist eine Pilzerkrankung und das ist eben das Gemeine, weil das überträgt sich durch Wind. Und ratzfatz sind alle umliegenden Felder auch angesteckt. Und so kam es zu dieser Wahnsinnshungersnot, die im Prinzip dann noch verschärft durch Krankheiten und Seuchen 6 Jahre dauerte. Und nach diesen 6 Jahren lebte eben nur noch die Hälfte der Bevölkerung auf der grünen Insel. Auch heute noch vernichtet die Kraut- und Knollenfäule jährlich bis zu 10% der Weltkartoffelernte. Schon seit Jahren versuchen Wissenschaftler, dem Pilz durch weniger anfällige Neuzüchtungen ein Schnippchen zu schlagen. Bislang allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Nach einiger Zeit hat Phytophthora infestans das Resistenzgen bisher immer geknackt und treibt dann wieder ihr Unwesen. Vor allem in Entwicklungsländern richtet der hartnäckige Pilz Schäden in Milliardenhöhe an. Doch nicht nur Krankheiten machen der Kartoffel zu schaffen, auch zahlreiche Schädlinge setzen ihr zu. Wenn man sich mit Kartoffeln beschäftigt, dann kommt man nicht drum hin, sich auch mit den Schädlingen der Kartoffel auseinanderzusetzen. Und die Kartoffel hat ja weltweit gesehen 20 Schädlinge. So gibt es ja einiges zu tun, um die Verluste zu reduzieren. Wenn man mal sich vorstellt, dass mit Insektizidbehandlung immer noch 16% Verluste gibt und ohne Pestizidbehandlung die Verluste zwischen 30% und 70% liegen, dann kann man sich vorstellen, dass es sehr wichtig ist, hier Alternativen zu entwickeln, um die Verluste für die Landbevölkerung, vor allem in Entwicklungsländern, zu reduzieren. Dr. Jürgen Kroschel forscht seit 2004 am Internationalen Kartoffelzentrum nach umweltfreundlichen Alternativen im Pflanzenschutz. Peru ist für den Agrarwissenschaftler ein idealer Standort, da dort mit Ausnahme des Kartoffelkäfers alle Schädlinge anzutreffen sind, vom Andenrüssler bis zur Kartoffelmotte. Das ist so die allgemeine Kartoffelmotte. Dann haben wir es auch noch mit einer Andenkartoffelmotte zu tun, die auch nicht nur in Anden vorkommt, sondern auch schon aus Indonesien oder aus Australien, Neuseeland berichtet wurde. Und vor 20 Jahren hat sich eine andere Art von Guatemala aus auf den Weg gemacht, kam dann über Mittelamerika bis nach Südamerika, nach Kolumbien, Venezuela, Ecuador, hat Gott sei Dank noch nicht Peru erreicht, aber schon die Kanarischen Inseln, sodass auch der europäische Kartoffelanbau vielleicht durch diese Art geschädigt wird. Schwerpunkt der Forschung sind die natürlichen Feinde der Schädlinge, wie Fadenwürmer, Parasiten, Pilze oder Viren. Wenn man sie gezielt einsetzt, können diese natürlichen Gegenspieler die Schädlinge in Schach halten und giftige Pestizide überflüssig machen. Ja, leider greifen die Bauern hier immer noch auf hochtoxische Insektizide zurück und leider immer noch nach der Devise, viel hilft viel. Und wenn ich abends starke Kopfschmerzen habe, dann hat das Produkt auch gut gewirkt. Also sie haben kein Verständnis, welche negativen Auswirkungen die Pestizide auf ihre Gesundheit haben. Aber dass es hier auf die Gesundheit der Bevölkerung geht, das steht außer Frage. Die Bauern im Andenhochland, für die Kartoffeln die wichtigste Lebensgrundlage sind, verfolgen eine klügere Strategie. Sie sehen auf einem einzigen Acker bis zu 50 verschiedene Sorten aus, um die Einbußen durch Krankheiten und Schädlinge gering zu halten. In letzter Zeit haben sie allerdings auch verstärkt mit dem Wetter zu kämpfen. Dürreperioden, sintflutartige Regenfälle und Hagelschauer, dazu unberechenbare Frosteinbrüche, lassen ihre Erträge bedrohlich schwanken. Die deutsche Geoökologin Dagmar Sietz ist seit einem Jahr am SIP und beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels. Man sieht, dass sich in den letzten Jahrzehnten im Klima verschiedene Veränderungen zeigen, dass es öfter extremere Wetterereignisse gibt und meistens dazu führen, dass ein Teil der Ernte dabei verloren geht. Um solchen Sachen vorzubeugen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die die Bäuerinnen und Bauern selber unternehmen, indem man eben Saatgut kreuzt, verschiedene Kartoffelsorten anbaut, um damit die landwirtschaftliche Produktion so vielfältig wie möglich zu gestalten, weil es dann Pflanzen gibt, die besonders robust sind und eben diesen extremen Klimabedingungen auch standhalten können. Doch die Züchtung einer neuen Kartoffelsorte erfordert viel Zeit und Geduld. Bis zu 20 Jahre kann der strenge Ausleseprozess dauern. Oft bleiben von mehreren 100.000 Sämlingen nur 5 Zuchtstämme übrig. Am Kartoffelzentrum in Lima haben Forscher gemeinsam mit Hochlandbauern zwei neue Sorten entwickelt, die nicht nur widerstandsfähiger gegen Pilzbefall sind, sondern auch dreimal mehr Ertrag bringen. Einer der Vorteile der Genbank ist, dass wir immer, wenn ein neues Problem auftaucht, darauf zurückgreifen und nach Kartoffelsorten mit wünschenswerten Eigenschaften suchen können. Zurzeit katalogisieren wir die verschiedenen Sorten nach ihrem Ernährungswert. Wir analysieren ihren Gehalt an Vitamin C, Zink und Eisen. Denn so kann man bei Neuzüchtungen den Ernährungswert noch erhöhen. Für diese Untersuchungen haben wir eigens ein neues Labor eingerichtet. Mit gerade mal 70 Kalorien pro 100 Gramm kann die Ackerfrucht dem menschlichen Körper schon heute die Hälfte seines täglichen Vitaminbedarfs liefern. Dazu wichtige Mineral- und Ballaststoffe. Vor allem in Entwicklungsländern gewinnt die Kartoffel darum an Bedeutung. In Kenia zum Beispiel, wo die Regierung den Anbau fördert, steht die Kartoffel mittlerweile an zweiter Stelle hinter Mais. Kartoffeln leisten einen sehr wertvollen Beitrag, den Hunger zu vermindern und die Einkommen zu erhöhen. Es geht auch um Armutsbekämpfung. Wie wir sehen, steigt der Konsum und die Produktion von Kartoffeln in den Entwicklungsländern. Sie sichern die Ernährung und das Auskommen der Menschen. Selbst kleine Produzenten können ihre Situation durch Kartoffelanbau verbessern. In Äthiopien zum Beispiel haben Bauern ihren Ertrag von $200 pro Hektar auf $2000 steigern können. Die Kartoffel kann wirklich ihren Beitrag leisten, den Hunger und die Armut in der Welt zu beenden. Matthias Claudius dichtete 1774: Schön rötlich die Kartoffeln sind. Und weiß wie Alabaster, verdauen sich lieblich und geschwind und sind für Mann und Weib und Kind ein rechtes Magenpflaster.